Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Ein Satz von Friedrich Nietzsche über den Zusammenhang von Werkzeug und Werkstück. Ein Satz, der für die heutige Zeit plausibler erscheint als für die Antike oder für das Mittelalter. Dass die Arbeit an einem Computer zu einer Umstrukturierung des Schreibens und Denkens führt, ist jedem klar, der diesen Prozess durchlebt hat. Dass die Gutenbergsche Druckerpresse eine vergleichbare Revolution in Gang gesetzt hat oder überhaupt den Schritt zum geschriebenen Text, das ist heute nur wenigen Menschen bewusst. Im Forum Kultur zeichnet Margit Bergner heute einige Entwicklungsetappen nach, die Schreibzeuge auf der einen, Gedanken und Texte auf der anderen Seite durchlaufen haben. Das unerbittliche Gedächtnis heißt eine Geschichte des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges. Sie erzählt von dem 19-jährigen Ireneo Funes, dem Besitzer des titelgebenden Gedächtnisses, das in der Tat phänomenale Leistungen vollbringt. Selbst entlegenste Kindheitserinnerungen stehen diesem Ireneo Funes so glasklar vor Augen, als hätte er sie auf die riesige Festplatte eines Computers gespeichert. Wir nehmen mit einem Blick drei Gläser auf einem Tisch wahr. Funes, alle Triebe, Trauben und Beeren, die zu einem Rebstock gehören. Er kannte genau die Formen der südlichen Wolken des Sonnenaufgangs vom 30. April 1882 und konnte sie in der Erinnerung mit der Maserung auf einem Pergamentband vergleichen, das er nur ein einziges Mal angeschaut hatte, und mit den Linien der Gischt, die ein Ruder auf dem Rio Negro am Vorabend des Quebracho-Gefechtes aufgewühlt hatte. Er konnte alle Träume, alle Dämmerträume rekonstruieren. Zwei oder dreimal hatte er einen ganzen Tag rekonstruiert. Er sagte mir, ich allein habe mehr Erinnerungen, als alle Menschen zusammen je gehabt haben, solange die Welt besteht. Und schließlich, mein Gedächtnis, Herr, ist wie eine Abfalltonne. Er beschloss, jeden seiner vergangenen Tage auf 70.000 Erinnerungen zu beschränken, die er später mit Ziffern bezeichnen wollte. Borges teilt uns mit, dass Ireneo Funes von 1868 bis 1889 gelebt hat. Zu einer Zeit, als die Entwicklung eines unerbittlichen künstlichen Gedächtnisses schon beachtliche Erfolge zu verzeichnen hatte. Aus den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen die ersten maschinellen Aufzeichnungs- und Speichertechniken: der Film, das Grammophon, die Lochkartenmaschine. Hörfunk und Fernsehen folgten in den 20er und 30er Jahren unseres Jahrhunderts. Und als Jorge Luis Borges im Jahre 1942 seine Geschichte vom unerbittlichen Gedächtnis des Ireneo Funes schrieb, hatte der deutsche Ingenieur Konrad Zuse bereits das erste programmgesteuerte Rechengerät der Welt entwickelt. Der erste vollelektronische Großrechner, ein System namens ENIAC, ging in den Vereinigten Staaten gleich nach dem Zweiten Weltkrieg ans Netz und inspirierte den amerikanischen Schriftsteller Kurt Vonnegut 1950 zu einer Short Story, in der ein Elektronengehirn an seiner Liebe zu einer Frau zugrunde geht. Groß, teuer und dämonisch waren diese Computer der ersten Generation. Als kybernetische Wundermaschinen mit künstlicher Intelligenz bebilderten sie die Visionen ihrer staunenden Zeitgenossen. In den 60er Jahren, als elektronische Rechner auch bereits nicht-numerische Informationen kodieren konnten, entstanden im Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt Gerhard Stickels Computergedichte, Autopoeme genannt. Stickel fütterte eine IBM 7090 Rechenanlage mit 280 Satzmustern und einem Lexikon von knapp 1200 Wörtern. Jedes Wort erhielt eine Kennziffer, die die grammatischen Bestimmungen angab. Durch einen sogenannten Pseudo-Zufallsgenerator schließlich wurden die einprogrammierten Auswahlabläufe künstlich unterbrochen, sodass in etwa einer Viertelsekunde ein Text von bis zu 26 Zeilen Länge entstand. Sollte das Gedicht einem bestimmten Themenkreis angehören, mussten zuvor Wörter aus den entsprechenden semantischen Feldern ausgewählt werden. So entstand zum Beispiel Stickels Autopoem Nummer 303 aus dem Themenkreis Lyrisches, Natur und Empfindungen. Wenn die Dunkelheit spielt, erstarrt ein Abend. Gold und Schönheit strahlen manchmal. Ich tanze und sinne. Oft berührt mich das Gras. Die Glocke wächst rau und golden. Pfade und Boten sind drunten stürmisch. Wer küsst eine Pflanze? Der Poet. Folgenreicher als die Experimente mit Computergedichten war für die Literatur das Jahr 1975, als die kleine amerikanische Firma MITS einen preiswerten Bausatz für einen Heimcomputer auf den Markt warf. Damit begann unter der fröhlichen Devise Anything Goes der triumphale Siegeszug des PCs, des Mikrocomputers, der handlich und persönlich geworden die gute alte Schreibmaschine von den Schreibtischen der Schriftsteller verdrängte. Mit dem PC kommt der Autor jenem unerbittlichen Gedächtnis aus Borges' Erzählung schon ein gutes Stückchen näher. Gebietet er doch nun daheim an seinem Schreibtisch über ein Heer gespeicherter Daten, die sich mühelos verschieben und ersetzen, einfügen und löschen lassen. Nach Belieben kann der Autor am Computer Lexika und Konkordanzen wälzen, nein, wälzen eben gerade nicht mehr, und die Möglichkeit externer Datenbanken ausschöpfen. Und er kann seine Texte über sogenannte Mailboxen und elektronische Mitteilungssysteme mit anderen Texten kommunizieren lassen. Ein inhaltsneutrales Werkzeug ist ein solches Möglichkeitsmaschinchen wohl kaum. Vollberuflicher Horrorromanschreiber. Man sieht ihn in seinem Schreibzimmer. Riesige Computerbildschirme, Diskettenstationen, 3 bis 4 Drucker. Er sitzt auf einem Drehstuhl, liest vornübergebeugt ein Manuskript in Computerblattform, alle Blätter aneinander gehängt, seitlicher Lochrand. Das Manuskript, eine Eigentümlichkeit, hängt schräg nach unten. Sein oberer Rand liegt bei der Haltung tiefer als der untere. King muss sich enorm vorbeugen, um das ganze Blatt lesen zu können. Auf Befragung gesteht er, er arbeite an einigen Ängsten, die ihn nicht losließen. So berichtet in einer Geschichte des Schweizer Schriftstellers Jörg Lederach der Ich-Erzähler, dem zufällig ein Magazinausschnitt über Stephen King in die Hände gefallen ist. Die Ängste des Horrorromanschreibers haben womöglich mit dem Horror der vollautomatischen Romanmaschine selber zu tun, denn unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Wie schon Friedrich Nietzsche wusste. Schreibzeug aber kann, abhängig vom Stand der Technik, alles Mögliche sein. So erzählte Siegfried Krakauer 1927 in seinem Feuilleton Das Schreibmaschinchen, wie aus der verschreckt faszinierten ersten Begegnung mit dem neuen Arbeitsgerät ein libidinöses Abhängigkeitsverhältnis wurde. Von dem ersten Augenblick an liebte ich die Maschine ihrer Vollkommenheit wegen. Wenn ich, was oft geschah, in ihre Betrachtung versank, gewann ich stets den Eindruck, dass man ihr nichts hinzufügen oder wegnehmen könne. So wie sie war, musste sie sein. Mitunter kroch ich nach dem Schlafengehen noch einmal aus den Federn, öffnete den Kasten und stellte die Maschine neben mich auf den Stuhl. Dann erst schlummerte ich ein. Lange Zeit hindurch wagte ich nicht, die Maschine zu benutzen. In ihrer Vollkommenheit erschien sie mir ein höheres Wesen, das durch Missbrauch nicht geschändet werden durfte. Nur verlegen liebkoste ich, damals in den Anfängen unserer Beziehung, ihre kühlen Teile. Die leichte Berührung schon machte mich glücklich. Allmählich gewöhnte ich mich an das Maschinchen. Der Umgang mit ihm veredelte mich. Hatte ich früher mit dem Geschriebenen etwas ausdrücken wollen, so lernte ich nun begreifen, dass allein die Tätigkeit des Schreibens selber erstrebenswert sei. Immer seltener suchten die Menschen uns auf. Sie verstanden die Schriftfiguren nicht und schüttelten bedenklich die Köpfe. Zuletzt blieben sie aus. Ich bedurfte ihrer nicht. Vor mich hinzuklimpern war mir genug. Oft gingen die Tasten von selber weiter. So unzertrennlich verbunden war das Maschinchen mit mir. Musik. Von jeher waren neue Medien für die Literatur Anlass, über ihr eigenes Selbstverständnis, ihre Aufgaben und Ausdrucksmöglichkeiten nachzudenken. Aus solchen Auseinandersetzungen entstanden neue literarische Gattungen, wie etwa das Hörspiel, aber auch neue Stilformen, filmische Schreibweisen zum Beispiel, ohne die sich die literarische Moderne des 20. Jahrhunderts gar nicht denken ließe. Schon die Gattung des Romans war historisch eng mit der Erfindung der Druckerpresse im ausgehenden Mittelalter verquickt. Kaum noch können wir uns vorstellen, dass bis dahin fast alles, was an Erfahrungen und Wissen existierte, handschriftlich übermittelt wurde. Und erst recht können wir uns nicht mehr vorstellen, dass das menschliche Gedächtnis lange Zeit der einzige Speicher war, um Erfahrung und Wissen zu konservieren und die mündliche Rede das einzige Transportmittel, um dieses Wissen und diese Erfahrung an die nächste Generation weiterzuleiten. Bevor sich in der klassischen Antike die Schriftkultur etablierte, herrschte in der Welt der Dichtung noch die göttliche Muse. Sie verlieh dem begnadeten Gedächtnis und pflanzte ihm orphische Gesänge ins Herz. Ungeachtet dessen, dass Händler und Kaufleute ihre Bestände schon längst auf langen Listen registrierten. Die Dichter waren Seher und Sänger und die hohe Poesie schritt erhobenen Hauptes über die gemeine Technologie der Kaufleute hinweg. Auch als in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus bei Pindar und Aeschylus das Bild vom Gedächtnis als einer Schreibtafel auftauchte, war dies eher ein zerknirschtes Zugeständnis an die Schrift als ein emphatisches Bekenntnis zu ihr. Wo alle Überlieferung auf das menschliche Gedächtnis als einzigem Wissensspeicher angewiesen ist, da muss sich das Denken in Schablonen vollziehen, die dem menschlichen Erinnerungsvermögen entgegenkommen. Formeln und Klischees müssen gleich Wegmarken dafür sorgen, dass der Zuhörer nicht vom Pfad der Erzählung abirrt. Wir alle kennen solche Klischees zum Beispiel aus den Märchen. Da muss die Prinzessin schön oder lieblich sein, der Wein golden oder süß, die Fee gut oder böse, der Soldat mutig oder tapfer. Durch die jeweils angeklebten Epitheta werden Figuren und Dinge zu Abziehbildern, fürs Gedächtnis konservierbar. Ähnlich verhält es sich auch mit Sprichwörtern, die sich leicht im Gedächtnis einprägen, weil sie mit Reimen und Rhythmen, symmetrischen Antithesen und Parallelen arbeiten. Abendrot, schön Wetterboot. Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Morgenstund hat Gold im Mund. Sprichwörter, so könnte man sagen, sind Trümmer, die am Platz von alten Geschichten stehen. Bemerkte einmal Walter Benjamin, der dem Epischen, der Erzählkunst, die in der mündlichen Überlieferung gründet, bekanntlich einige Aufmerksamkeit geschenkt hat. In den 60er Jahren sollten die Autoren der sogenannten konkreten Poesie versuchen, das Klischeehafte solcher Redensarten bewusst zu machen und spielerisch aufzubrechen. Franz Mohn zum Beispiel mischte Sprichwörter miteinander und stellte ungewohnte Analogien her. Reim dich oder ich fress dich. Selber essen macht fett. Und wohin mit der Suppe, ist sowieso kein Haar mehr drin. Ich seh noch eins, ein Haar macht noch keine Suppe. In einer anderen Sentenz erinnerte Franz Mohn an den verblassten Ursprung von Sprichwörtern. Zwei rechts, zwei links, verlier den Faden nicht. Noch in den großen Verseben Homers dienten das strikte Metrum, die vielen gefügten Phrasen und schablonenhaften Wiederholungen dazu, den Faden des Gedächtnisses im freien mündlichen Vortrag nicht abreißen zu lassen. So schöpfte der Dichter aus einem reichen Vorrat an formelhaften Epitheta, um eine Figur genau in eine hexametrische Zeile einpassen zu können. Der göttergleiche Odysseus. Der erfindungsreiche Odysseus. Der göttliche Dulder Odysseus. Die rosenfingrige Eros. Die goldenthronende Eos. Der Erderschütterer Poseidon. Der gewaltige Küstenerschütterer. Die helläugige Göttin Athene. Die schön gelockte Athene. Auch konnten Homers Schilderungen nicht kurz und bündig sein, weil dies einen Abstraktionsgrad voraussetzt, der mündliche Erzählmuster überfordert. Schließlich durfte der Vortragende nicht durch unbotmäßige Einfälle ins Stocken geraten und musste dem Erzählfluss zuliebe jede Information in einen konkreten Lebens- und Ereigniszusammenhang verpacken. Vergleichen wir mit unserer heutigen Buchführung zum Beispiel den sogenannten Schiffskatalog aus der Ilias, so können wir nur staunen. 300 Verse brauchte Homer, um sämtliche Schiffe aufzuzählen, mit denen die Griechen gegen Troja zogen. Daran lässt sich ermessen, was epische Breite ist. Guneus nahte mit 22 Schiffen aus Kyphos. Er gebot Aininern und kriegsfrohen Pereibern, welche hausten im winterkalten Lande Dodonas, und die Fluren am lieblichen Fluss Titaresius hegten, der sein strömendes Wasser ergießt in die Flut des Peneios, aber sich nie vermischt mit dem silbernen Strudel des Stromes, sondern gleich wie Öl auf der oberen Fläche hinabrinnt, denn er entfließt dem furchtbaren Styx, dem Eidesgewässer. Das Erbe der lang mündlichen Überlieferung hat von Anbeginn in die Literatur hineingewirkt. Dass zum Beispiel ein Philosoph wie Platon in Dialogform schrieb, war eindeutig eine Hommage an die orale Tradition, wie es im Fachjargon heißt. Das mag zunächst verwundern, ausgerechnet jener Platon, der uns im Allgemeinen als einer der größten antiken Schriftsteller gilt, glaubte gar nicht unbedingt an die kulturstiftende Macht des geschriebenen Wortes. Seine Skepsis gegenüber der neuen Kulturtechnik legte er dem Sokrates in den Mund, der seinem Schüler Phaidros den Mythos vom ägyptischen Gott Teut erzählt, der zum ägyptischen König Thamus gekommen sei, um diesem seine Erfindungen anzubieten, die Rechen- und die Messkunst, die Sternenkunde und auch die Buchstabenschrift, die er dem König ganz besonders anempfohlen habe. Der weise König aber wies das Buchstabengeschenk zurück und konterte: Diese Erfindung wird den Seelen der Lernenden Vergessenheit einflößen, aus Vernachlässigung der Erinnerung, weil sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur von außen vermittels fremder Zeichen, nicht aber innerlich sich selbst und unmittelbar erinnern werden. Und von der Weisheit selbst bringst du deinen Lehrlingen nur den Schein bei, nicht die Sache selbst. Die Skepsis gegenüber neuen Vermittlungstechniken scheint also Jahrtausende alt. So alt wie die Angst, aufs Glatteis geführt, um betrogen zu werden. Inzwischen bezeichnen wir solche Vermittlungstechniken als Medien. Und ihre rasante Entwicklung droht uns tatsächlich, die Köpfe zu verdrehen. Denn nicht nur bequemer, praktischer und schneller transportieren die neuen stromlinienförmigen Spitzentechnologien unsere Gedanken und Informationen. Verkabeln, betäuben und analphabetisieren sie nicht auch das Denken selber? Wie harmlos und geradezu befreiend erscheint, daran gemessen, das Buchstabengeschenk, das der ägyptische Gott Teut dem König Thamus angeboten haben soll. Aber kehren wir für einen Moment zu jenen Zeiten zurück, als die junge Schriftkultur noch deutlich von der mündlichen Überlieferung geprägt war. Im Alten Testament zum Beispiel stoßen wir auf viele Texte, die ohne Zweifel schriftliche Berichte sind, aber trotzdem mündlichen Erzählmustern folgen. Den folgenden Bericht vom Auszug der Israeliten aus Ägypten könnte auch ein Chronist der mündlichen Überlieferung gegeben haben. Von Sinai zogen sie aus und lagerten sich bei den Lustgräbern. Von den Lustgräbern zogen sie aus und lagerten sich in Hazeroth. Von Hazeroth zogen sie aus und lagerten sich in Ritma. Von Ritma zogen sie aus und lagerten sich in Rimmon Peretz. Und so weiter. Insgesamt absolvieren die Israeliten auf diese ermüdende Weise 32 Stationen. Aber die orale Tradition kennt keine verkürzenden Abstraktionen. Berichtet werden kann nur, was konkret, episodisch, ereignishaft ist. Noch über zwei Jahrtausende später klingt das Kunstmittel der episodischen Reihung in Johann Peter Hebels Kalendergeschichte Unverhofftes Wiedersehen nach. Ganz der mündlichen Erzähltradition verpflichtet, stand Hebel hier vor der Frage: Wie ließ sich anschaulich machen, dass zwischen zwei Begebenheiten eine lange Reihe von Jahren verflossen war? Hätte Hebel zum Beispiel nach Art eines Romanciers geschrieben, 50 Jahre später geschah dies und jenes, so hätte das einen unverzeihlichen Stilbruch bedeutet. Auch die biblische Schilderung des Auszugs aus Ägypten begnügte sich schließlich nicht mit dürren Angaben, von wo bis wohin und wie lange die Israeliten unterwegs waren. Auf den Trick der episodischen Reihung verfallend, ließ Hebel die verflossene Zeit folgendermaßen Revue passieren. Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch ein Erdbeben zerstört. Und der Siebenjährige Krieg ging vorüber. Und Kaiser Franz I. starb. Und der Jesuitenorden wurde aufgehoben und Polen geteilt. Und die Kaiserin Maria Theresia starb. Und der Struensee wurde hingerichtet. Und die vereinigte französische und spanische Macht konnte Gibraltar nicht erobern. Die Türken schlossen den General Stein in der Veteranerhöhle in Ungarn ein. Und der Kaiser Josef starb auch. Der König Gustav von Schweden eroberte Russisch-Finnland und die Französische Revolution und der lange Krieg fingen an. Und der Kaiser Leopold II. Ging auch ins Grab. Napoleon eroberte Preußen und die Engländer bombardierten Kopenhagen und die Ackerleute säeten und schnitten. Der Müller malte und die Schmiede hämmerten und die Bergleute gruben nach den Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt. Ernst Bloch bemerkte über Hebels Kalendergeschichten: Jedes Wort ist hier wie gesprochen, also wird zugehört, nicht nur gelesen. Der Klang ist aus einer Zeit, wo noch viel Land war, dann die stillen Abende. In ihnen die Spinnstuben, das Einmachen, das Muskochen, wo stundenlang umgerührt werden muss, die Winternacht hindurch, braucht Gespräch. Die märchenerzählende Großmutter war für die Kinder da, aber andere Geschichten hatten Männer und Weiber nötig, wenn der Klatsch versiegte. Lustige, merkwürdige, fabulöse von ringsum. Und das am besten in die Nacht hinein, gegen die Müdigkeit, mit dem Seemannsgarn auf dem Dorf, das sie wegzieht. Wie sagt doch der Fuhrmann in Haufs Wirtshaus im Spessart, wo es so sehr darum ging, wach zu bleiben? Er sagt: Noch höher als im Kartenspiel gilt bei mir, wenn einer eine schöne Geschichte erzählt. Selig sind die Zeiten, für die der Sternenhimmel die Landkarte der gangbaren und zu gehenden Wege ist und deren Wege das Licht der Sterne erhellt. Sehnsüchtig blickte der junge Georg Lukács 1920 in seiner Theorie des Romans auf das Weltzeitalter des Epos zurück, als sich die Menschen unter dem sprichwörtlichen Sternenzelt noch geborgen fühlten, statt es mit Teleskopaugen zu erforschen und in Raumschiffen zu durchqueren. Auch Walter Benjamin trauerte diesem Weltzeitalter nach. Das Dasein ist im Sinne der Epik ein Meer. Es gibt nichts Epischeres als das Meer. Man kann sich natürlich zum Meer sehr verschieden verhalten, zum Beispiel an den Strand legen, der Brandung zuhören und die Muscheln, die sie anspült, sammeln. Das tut der Epiker. Man kann das Meer auch befahren, zu vielen Zwecken und zwecklos. Man kann eine Meerfahrt machen und dann dort draußen, ringsum kein Landstrich, Meer und Himmel kreuzen. Das tut der Romancier. Er ist der wirklich Einsame, Stumme. Die Geburtskammer des Romans ist das Individuum in seiner Einsamkeit, das sich über seine wichtigsten Anliegen nicht mehr exemplarisch aussprechen kann, selbst unberaten ist und keinen Rat geben kann. Was den Roman vom eigentlichen Epos trennt, fühlt jeder, der an die homerischen Werke oder an das Dantische denkt. Das mündlich Tradierbare, das Gut der Epik, ist von anderer Beschaffenheit als das, was den Bestand des Romans ausmacht. Es hebt den Roman gegen alle übrigen Formen der Prosa, Märchen, Sage, Sprichwort, Schwank, ab, dass er aus mündlicher Tradition weder kommt noch in sie eingeht. Seit dem 14. Jahrhundert verstand man unter Roman jede längere Erzählung in Prosa. Und obgleich es bereits in der Spätantike eine ganze Reihe von Werken gab, die wir heute als Romane bezeichnen würden, so blieb die Karriere dieses Genres doch der bürgerlichen Neuzeit vorbehalten und war aufs Engste mit der Erfindung des Buchdrucks verknüpft. Als Johannes Gutenberg um 1440 erstmals mit beweglichen Schrifttypen aus Metall arbeitete, kam das einer kleinen Revolution gleich. Zum ersten Mal wurde ein Produkt, in diesem Fall ein Buch, aus fertigen Einzelteilen montiert. Jedes Wort wurde in seine kleinsten Bestandteile zerlegt und jedem Buchstaben ein gesondertes Stück Metall zugeordnet. Ein Vorgang, der exemplarisch die neue bürgerliche Erfahrungswirklichkeit spiegelte. Was an Gutenbergs Methode so bahnbrechend war, illustrierte der Kulturhistoriker Egon Friedell. Die Elemente, die Zellen gleichsam, die den Organismus des Wortes, des Satzes, des Gedankens aufbauen, machen sich selbstständig, freizügig. Jeder ein Leben für sich, unendliche Kombinationsmöglichkeiten eröffnend. Bisher war alles festgegeben, statisch, konventionell. Jetzt wird alles flüssig, variabel, dynamisch, individuell. Die verschiebbare Letter ist das Symbol des Humanismus. Aber die Kehrseite ist, es wird auch alles mechanisch, dirigierbar, gleichwertig, uniform. Jede Letter ist ein gleichberechtigter Baustein im Organismus des Buches und zugleich etwas Unpersönliches, Dienendes, Technisches, Atom unter Atomen. Das alte Versepos stellte zu Gutenbergs Zeiten längst einen Anachronismus dar. Kein Wunder, passte doch der überzeitliche typisierte Held nicht mehr in eine Gesellschaft, in der Arbeitsteilung und Serienfertigung den Produktionsprozess zu bestimmen begann. Auf diese neue Erfahrungswirklichkeit antwortete der Roman. Offen für den ganzen Reichtum der Sprache, für all ihre Tonlagen und Ausdrucksformen, gestattete er der Rede, bald ungestüm dahinzufliegen, bald reflektierend innezuhalten, ganz wie der Autor es wünscht. Wie virtuos sich auf der neuen Klaviatur spielen ließ, bewies zu Beginn des 17. Jahrhunderts Miguel de Cervantes mit seinem berühmten Don Quixote, dem ersten großen Roman der Weltgeschichte. Kein Mythos und kein Sternenhimmel mehr weisen dem Ritter von der traurigen Gestalt den Weg, als er den Kopf voller Ritterromane in die Welt hinauszieht, um einem Phantasma nachzujagen. Ein Einzelkämpfer auf der Suche nach der verlorenen Zeit will Don Quixote die Menschheit mit seinen tapferen Taten beglücken. Doch die prosaische Wirklichkeit ist längst über die alten Rittertugenden hinweggeeilt. Sie macht einen Narren aus Cervantes Helden, der von einer abenteuerlichen Niederlage in die nächste stolpert, zäh und unbelehrbar, ein groteskes Stehaufmännchen. Erst auf dem Totenbett konvertiert Don Quixote zum bürgerlichen Individuum und schwört seinem Wahn ab, um die Wirklichkeit zu akzeptieren, wie sie ist. Und kein Sternenlicht hat ihm den steinigen Weg zu dieser bitteren Erkenntnis ausgeleuchtet. Nicht zufällig knüpft der tschechische Schriftsteller Milan Kundera historisch an Cervantes an, wenn er über die Ursprünge des Romans schreibt. Als Gott allmählich den Platz räumte, von dem aus er das Universum und seine Wertordnung gelenkt, das Gute vom Bösen gesondert und jedem Ding seinen Sinn verliehen hatte, trat Don Quixote aus seinem Haus und konnte die Welt nicht mehr wiedererkennen. Denn in Abwesenheit des höchsten Richters erschien diese plötzlich in einer furchtbaren Ambiguität. Die einzige göttliche Wahrheit zerfiel in hunderte von relativen Wahrheiten, an denen die Menschen teilhatten. So entstand die Welt der Neuzeit und mit ihr der Roman, ihr Abbild und Muster. Vor Zeiten befasste sich niemand mit der Lektüre als der eigentliche Gelehrte. Der übrige Teil der Nation begnügte sich mit der Bibel und einigen Erbauungsbüchern, konstatierte 1791 die Zeitschrift Weltbürger und frohlockte. Nun aber verhält sich die Sache ganz anders. Man findet jetzt die Werke guter und schlechter Schriftsteller in den Kabinetten der Fürsten. Und um nicht roh zu erscheinen, dekorieren die Vornehmern der Nation ihre Zimmer mit Büchern statt der Tapeten. Ein Buch in der Hand eines Soldaten wäre im vorigen Jahrhundert die Losung zum beißendsten Spotte gewesen. In unserem würde ein Offizier ohne Belesenheit verächtlich. Unsere Mütter kleideten früh die Kinder an und bereiteten sich ihre Geschäfte. Unsere Töchter aber lesen in den Morgenstunden Gedichte und Zeitschriften und durchwandern abends das einsame Tal mit dem Romane in der Hand. Lange Zeit war aber vor allem die einsame Romanlektüre nicht gerne gesehen. Besonders wenn Frauen diesem Laster frönten, denn ein unkontrollierter Funke allzu leicht die weibliche Fantasie entzünden, beförderte das Lesen nicht überhaupt einen unbotmäßigen Hang zur Emanzipation, eine gefährliche Neuerungssucht und Rebellionsgesinnung? Über solche Befürchtungen können wir heute im Zeitalter der elektronischen Massenmedien natürlich nur schmunzeln. Wie glücklich wären so manche Eltern, könnten sie ihren verkabelten Sprössling mit der Ausstiegsdroge eines dicken Romans hinterm Monitor hervorlocken. Doch welcher Computerfreak würde sich schon freiwillig in eine Leseratte verwandeln? Leseratten waren in Deutschland nach der Französischen Revolution besonders schlecht gelitten. Eingeschüchtert durch die blutigen Ereignisse in Frankreich, fürchteten viele das Gespenst der Aufklärung und zahlreiche Abhandlungen prangerten die verderblichen Auswirkungen der Vielleserei. Auch Johann Gottlieb Herder stellte 1796 fest, dass die Erfindung des Buchdrucks keineswegs nur wünschenswerte Folgen gehabt habe. Zwar sei ihm der Fortschritt der Wissenschaften zu verdanken, doch habe er gleichzeitig die Schleusen für eine Flut schlechter Literatur geöffnet, die nun auf die überforderten Leser einströme. Während sich die deutschen Gelehrten des ausgehenden 18. Jahrhunderts noch über das Phänomen der Lesesucht und Vielleserei ereiferten, war im kapitalistischen England bereits in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts ein Roman erschienen, der in seiner frühen Modernität alles Bisherige in den Schatten stellte. Lawrence Sterns Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy. Schon, dass der Titel nicht Leben und Abenteuer, sondern Leben und Ansichten versprach, war schon etwas Besonderes. Hatten Romane doch bis dahin immer mehr oder weniger abenteuerliche Episoden aus dem Leben ihrer Helden erzählt. Bei Stern dagegen erfahren wir zwar von der Zeugung, Geburt und Taufe des Titelhelden und Ich-Erzählers Tristram Shandy, und wir erfahren auch, dass er im zarten Alter von 5 Jahren durch ein herabsausendes Zugfenster unfreiwillig beschnitten wurde. Doch dies sind keine Aussagen, die im herkömmlichen Sinne Zusammenhänge stiften und die Erzählung voranbringen, denn für Sterns Tristram Shandy spielt sich das Leben im Bewusstsein ab. Und dieses gehorcht eigenen zeitlichen Gesetzen. So holt der Ich-Erzähler in immer neuen, versprengten Fragmenten seine Erinnerungen in die Gegenwart herauf und versammelt sie zu einem bunten Patchwork voller Schlaufen und loser Fäden, ein Affront gegen die chronologische Ordnung des Erzählens. Wo also Sterns Kollegen manierlich mit der Geburt des Helden beginnen, um in abgemessenen Schritten seinen weiteren Lebensweg zu verfolgen, da schachtelt Stern mutig die Erzählebenen, versieht das geduldige Papier zudem auch noch mit einer Vielzahl typografischer Zeichen, Sternchen und Gedankenstrichen, Diagrammen und Fußnoten und durchkreuzt die Erwartungshaltung des Lesers, indem er unbefangen vor- und zurückgreift. Ungeniert fällt Tristram Shandy sich ins Wort, unterbricht sich, schweift unvermutet ab oder schweigt ganz einfach. So wird er zum Meister und Beherrscher der Zeit und darf vergnügt seine Wolken schlagen, freilich nur in den Grenzen seines Bewusstseins, das hinter dem wirklichen Leben, hinter dem Lauf der Welt, im Uhrzeigersinn zwangsläufig hinterherhinken muss, wie Stern noch ohne allzu großen Verdruss zugestand. Spielerisch und virtuos wie keiner vor ihm schöpfte Stern alle Möglichkeiten aus, die der Buchdruck bot. Erinnern wir uns noch einmal, wie Egon Friedell das Bahnbrechende dieser Erfindung beschrieb. Die Elemente, die Zellen gleichsam, die den Organismus des Wortes, des Satzes, des Gedankens aufbauen, machen sich selbstständig, freizügig, jeder ein Leben für sich, unendliche Kombinationsmöglichkeiten eröffnend. Bisher war alles fest, gegeben, statisch, konventionell. Jetzt wird alles flüssig, variabel, dynamisch, individuell. Mit Lawrence Stern deutete sich erstmals an, welche radikalen Auswirkungen die Befreiung des menschlichen Gedächtnisses aus seinen uralten kommunikativen Aufgaben für die Literatur haben konnte. Entlassen aus allen öffentlichen Ämtern durften die Kräfte der Erinnerung ungehindert in den subjektiven Bewusstseinsstrom einfließen. Es war einmal und wird sein. Es war ein Augenblick, eine Sekunde. Und schon weggewischt und wäre nie gewesen, ruhte es nicht gespeichert in mir, in dem Gedächtnis irgendeiner Zelle, die ermüden, krank, ausgemerzt, veröden, sterben kann, doch solange ich bin und denke, sind Aufzeichnungen da. Daten, wie Sie es nennen, die hervorgezogen werden können, wie auf den jetzt modernen und unheimlichen Maschinen, die man elektrische Gehirne heißt. Da liegt die Erinnerung in einem unordentlichen, verwirrenden Netz. Nur wehe, wenn ich den Schlüssel verloren habe, die Taste nicht mehr finde. Vielleicht konnte ich nie mit dem umgehen, mit dem mich die Schöpfung ausstattete. Die Qual der Erinnerungsarbeit, die Qual auch der Selbstvergewisserung, scheint diesem zerfetzten, sprunghaft angeordneten Text eingeschrieben zu sein. Er stammt aus Wolfgang Köppens Prosafragment »Die Jugend«, das 1971 veröffentlicht, selbst aus 54 nicht chronologisch verknüpften Abschnitten besteht. Köppen erzählt bruchstückhaft und assoziativ. Und zu ernst ist die Lage, als dass ich noch fröhlich mit den versprengten Erinnerungen jonglieren ließe, wie Tristram Shandy es tat. Seine Kapriolen taugen im atomaren 20. Jahrhundert nicht mehr einer Entfremdung Ausdruck zu verleihen, von der Lawrence Stern noch nicht das Geringste ahnen konnte. Bereits in Köppens Nachkriegsromanen ist das seiner selbst mächtige Subjekt nur noch eine leere Hülse. Der 1951 erschienene Roman »Tauben im Gras« handelt von einem Tag des Jahres 1948 im amerikanisch besetzten München, eingefangen in 110 lose montierten Szenen. In einer der Szenen hält der amerikanische Schriftsteller Edwin im Rahmen des amerikanischen Re-Education-Programms einen Vortrag über die, wie es heißt, unvergängliche Seele des Abendlandes. Und während Edwin die antiken und christlichen Werte des Abendlandes beschwört, während er Dichter von Homer über Augustinus bis hin zu Goethe, Winckelmann und Hofmannsthal Revue passieren lässt, rauschen und knistern die Lautsprecher, so dass die erlesene Rede kaum an die Ohren der Zuhörer dringt. Alles zerbricht, dachte Philipp. Wir können uns nicht mehr verständigen. Nicht Edwin redet, der Lautsprecher spricht. Auch Edwin bedient sich der Lautsprechersprache. Oder die Lautsprecher, diese gefährlichen Roboter, halten auch Edwin gefangen. Sein Wort wird durch ihren blechernen Mund gepresst. Es wird zur Lautsprechersprache, zu dem Weltidiom, das jeder kennt und niemand versteht. Edwin hatte sein letztes Wort gesprochen. Die Lautsprecher knirschten und knackten. Sie knirschten und knackten weiter, als Edwin geendet hatte, und das wortlose Knirschen und Knacken in ihren zahnlosen Mündern riss die Zuhörer aus Schlaf, Traum und abwegigem Denken. Im unablässigen Geräusch der Lautsprecher wird nicht nur die literarische Universalsprache, sondern überhaupt jede Verständigung ad absurdum geführt. Indem Köppen die Lautsprecher außerdem als gefährliche Roboter dämonisiert, gleichen sie jenen unheimlichen Maschinen, die im eingangs zitierten Prosafragment für das Gedächtnis stehen, für den Wust gespeicherter Erinnerungen, die sich gegenüber dem Erzähler zu verselbstständigen drohen. Frei von solchen Ängsten und Ohnmachtsgefühlen ist dagegen Frost Forestier, der Repräsentant des kapitalistischen Wiederaufbaus, in Köppens Roman »Das Treibhaus« von 1953. Dieser perfekte Technokrat verkörpert das Reich der Apparate und, so wie er zu Hause Radio hört, gibt er den idealen Fastfood-Konsumenten des kommerziellen Hörfunks ab. Ein großer Funkkasten sprach Nachrichten aus Moskau. Frost Forestier setzte die Musen ein, schaltete Musik herbei. Im großen Radio gab es Störungen. Frost Forestier stellte das große Radio ab. Der Einsatz der Musen war vorbei. Die Stunde des kleinen Radios war gekommen. Es knisterte und sagte, Dora braucht Windeln. Frost Forestier lauschte. Das Radio wiederholte, Dora braucht Windeln. Mehr hatte das kleine Radio nicht zu sagen. Das unablässige, diffuse Geräusch, das überall anwesend, alle Sprache verschluckt, war für Köppen in den 50er Jahren Sinnbild der Amerikanisierung und Kommerzialisierung, die ein neues Verständnis von Literatur erzwangen. Statt die übermächtige Wirklichkeit zu beschreiben, sie sprachlich zu ordnen, sollte die Literatur selbst Ausdruck dieser Wirklichkeit sein, ohne freilich die glättende Sprache der Massenmedien zu übernehmen. So kann man Köppens Charakteristik der sprachlichen Eigenheiten des Nouveau Roman wenn auch auf seinen eigenen Stil beziehen. Oft interpunktionslose Prosa, seitenlange Sätze, den Zugang wehrend. Wer spricht? Was spricht? Von wem? Von was ist die Rede? Was geschah? Geschah überhaupt etwas? Wann? Damals? Jetzt? Wen berührt es? Wer unterlag? Wer litt? Wer will es hören? Wem wird es erzählt und mit welchem Gewinn? Kaum eine Wegmarke. Komponenten der Erinnerung und der unmittelbarsten Schöpfung, Worte aus Worten geboren. Doch überlässt man sich dem Strom, so wird man reich belohnt. In die Entstehungszeit von Köppens Romanen fielen die erste Ausgabe der Bild-Zeitung im Juni 1952 und der offizielle Beginn des deutschen Fernsehens im November 1954. Im selben Jahr veröffentlichte der Werbetexter Eugen Gomringer sein Manifest »Vom Vers zur Konstellation« und begründete damit die sogenannte konkrete Poesie. Der Wissenschaftstheoretiker Max Bense sprach erstmals von einem Repertoire der Zeichen, von Textbausteinen und Textzeichenmengen. 1955 schrieb Bense im Vorwort zum Buch eines französischen Mathematikers über Denkmaschinen: Nicht die Erfindung der Atombombe ist das entscheidende technische Ereignis unserer Epoche, sondern die Konstruktion der großen mathematischen Maschinen, die man, vielleicht mit einiger Übertreibung, gelegentlich auch Denkmaschinen genannt hat. Tiefer als bisher ist damit die Technik in unser soziales und geistiges Leben eingebrochen. Wir können durchaus von einer neuen Stufe der technischen Welt oder der technischen Zivilisation sprechen. In Max Benses Umkreis entstand Ende der 50er Jahre wohl auch erstmals die Idee, den Computer zur Erstellung literarischer Texte einzusetzen. In der DDR machte sich Johannes Bobrowski seine eigenen Verse darauf. Ja, ihr erlebt es demnächst. Ein hübsches Maschinchen aus Stuttgart liefert Roman und Gedicht. Eben erprobt man die Null-Serie, so heißt's. Doch verlautet, es seien auch einige prima Werke bereits auf dem Markt, die dies Maschinchen gespuckt. Einige Jahre später, das steht zu erwarten, gibt's keine Germanistik. Statt Wiese nur Bense. Gewiss gibt's dann kein Lehrfach mehr und ganz gewiss diese deutsche Literatur nicht. Wer mag, krümelt im Wortmaterial. Durch die neuen Möglichkeiten des Schreibcomputers verdichtete sich seit den 60er Jahren eine Erfahrung, die die avantgardistische Literatur bereits um 1920 beschäftigt hatte. Die Schrift und der Akt des Schreibens wurden sich selber zunehmend zum Problem. Schon die weitgespannten Bilderketten in den sogenannten automatischen Texten der Surrealisten hatten sich allen herkömmlichen Deutungsmustern entzogen. In den futuristischen und dadaistischen Gedichten hatten die isolierten Buchstaben das geordnete Druckbild gesprengt, um deutlich zu machen, dass sie keinen Inhalt mehr transportieren, auf keinen Sinn mehr außerhalb ihrer selbst verweisen wollten. Es ist eigentlich um das Sprechen und Schreiben eine närrische Sache, notierte der Dadaist Hugo Ball 1916 in seinem Tagebuch. Das rechte Gespräch ist ein bloßes Wortspiel. Der lächerliche Irrtum ist nur zu bewundern, dass die Leute meinen, sie sprechen um der Dinge willen. Gerade das Eigentümliche der Sprache, dass sie sich bloß um sich selbst bekümmert, weiß keiner. Mit seinen Lautgedichten demonstrierte Hugo Ball nicht typografisch, sondern sprachakustisch, wie er sich die Befreiung aus dem Korsett der Grammatik vorstellte. Jollifanto, Rambla, Ombla, Salibambla, Rossiga, Pfarrossiga, Abla, Orla, Orem, Eggiga, Goramen, Higo, Leuko, Gusula, Ujuju, Ollaka, Holala! Anlogo! Anlogo! Anlogo! Anlogo! Bosso! Fosso! Fataka! Fataka! Champa! Hula! Musa! Shamalova! Hula! Musa! Hatagore! Eshi! Hatagore! Hatagore! Eshige! Zunbada! Hulu! Hulubu! Tsubumba, Ulum, Tsubagama, Tumba, Tumba, Kusagauma, Der isolierten Vokabel hatte Hugo Ball während des Ersten Weltkriegs die Glut eines Gestirns verleihen wollen. Kühl, exakt und mathematisch ging später dagegen die konkrete Poesie mit dem sogenannten Wortmaterial um. Und unweigerlich denkt man an die Möglichkeiten des Computers, wenn man etwa Eugen Gomringers Text mit dem Titel »Nicht wissen« liest. Nicht wissen wo, nicht wissen was, nicht wissen warum, nicht wissen wie. Nicht wissen wo was, nicht wissen wo warum, nicht wissen wo wie, nicht wissen was wo. Nicht wissen, was warum, nicht wissen, was wie, nicht wissen, wie wo, nicht wissen, wie was, nicht wissen, wie warum, nicht wissen, wo was warum, nicht wissen, wo was wie, wo wie warum, nicht wissen, was warum wie, nicht wissen, was wo warum, nicht wissen, was wo wie, nicht wissen, warum wo was, nicht wissen, warum was wie. Nicht wissen, warum, warum, nicht wissen, wo, was, nicht wissen, wo, warum, warum, nicht wissen, jede Gefühlsäußerung dem Computer gegenüber führt zur Katastrophe. Mit der Zeit wird er uns selbstverständlich oder unser Wille, uns selber abzuschaffen und ihn an unsere Stelle zu setzen, wächst ins Unendliche. Konstatierte vor nicht allzu langer Zeit der Schriftsteller Jörg Lederach in seinen 20 oder mehr Bemerkungen zur arbeitenden Maschine. Und er fügte hinzu: Angesichts eines mit der Neomaschine geschriebenen Textes wächst die Heimatlosigkeit des Schreibenden. Der Text, der perfekt in seinem makellosen Erscheinungsbild vor mir auf dem Bildschirm zu sehen ist, hat alle äußeren Spuren des Schreibprozesses getilgt. Vorbei die Ära der Tintenkleckse, der Korrekturen und der Korrekturen der Korrekturen, die außer mir keiner entziffern kann. Vorbei der Ärger mit dem ständig hochspringenden E auf der alten Schreibmaschine. Der Bildschirm präsentiert mir den Text in ebenso steriler wie vergänglicher Schönheit, stets bereit, sich auf Tastendruck in einer Ereignisfolge von Bildpunkten zu verflüssigen. Der Autor müsste das Zeitliche segnen, nachdem er geschrieben hat, damit er die Eigenbewegungen des Textes nicht stört. Bemerkte Umberto Eco, der Semiotikprofessor und Zeichentheoretiker, der mit seinem Roman »Der Name der Rose« im Jahre 1980 den postmodernen Bestseller veröffentlicht hat. Eine Mischung aus Kriminal- und Schauerroman, historischem und politischem Schlüsselroman, eine Geschichte auch und vor allem von Büchern. Worum geht es? Den Rahmen gibt ein Bericht des alternden Benediktinermönchs Adson, der Ende des 14. Jahrhunderts erzählt, was er als junger Novize und Begleiter des Franziskaners William von Baskerville während einer Novemberwoche des Jahres 1327 in einer oberitalienischen Benediktinerabtei erlebt hat. An jedem Tag wird dort auf rätselhafte Weise ein Mönch umgebracht. Und William von Baskerville wird mit der Aufklärung der Morde beauftragt. Seine Ermittlungen konzentrieren sich schon bald auf die Klosterbibliothek, deren geheimnisvolle labyrinthische Architektur Umberto Eco einer Erzählung des eingangs erwähnten argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges entlehnt hat. Auf Borges gehen auch Ecos poetologische Überlegungen zurück, die im Roman in die staunende Erkenntnis des jungen Novizen Adson verpackt ist. Bisher hatte ich immer gedacht, die Bücher sprechen nur von den menschlichen oder göttlichen Dingen, die sich außerhalb der Bücher befinden. Nun ging mir plötzlich auf, dass die Bücher nicht selten von anderen Büchern sprechen. Ja, dass es mitunter so ist, als sprächen sie miteinander. Und im Licht dieser neuen Erkenntnis erschien mir die Bibliothek noch unheimlicher. War sie womöglich der Ort eines langen und säkularen Gewispers, eines unhörbaren Dialogs zwischen Pergament und Pergament? Also etwas Lebendiges, ein Raum voller Kräfte, die durch keinen menschlichen Geist gezähmt werden können, ein Schatzhaus voller Geheimnisse, die aus zahllosen Hirnen entsprungen sind und weiterleben nach dem Tod ihrer Erzeuger? Nichts in meinen Büchern ist von mir, es besteht nur aus bereits geschriebenen Texten, kokettierte Umberto Eco. Und dieses fröhliche Bekenntnis zur sogenannten Intertextualität klingt wie eine Hymne auf die Möglichkeiten der elektronischen Textverarbeitung. An einen altertümlichen Zettelkasten zu denken, verbietet sich jedenfalls fast von selbst, angesichts dieses monströsen Patchworks aus schon gehörten Namen und schon gelesenen Geschichten, aus vorgestanzten Sätzen und kopierten Textelementen, aus Zitaten, Verweisen und Parallelen. Alles verweist auf alles, in einem schwindelerregenden Feitstanz von Zeichen, Codes und Subcodes. Was aber könnte einem solchen Textuniversum genauer entsprechen, als die elektronischen Textsysteme mit ihren Möglichkeiten, Informationen verlustlos, unbegrenzt und in allen nur denkbaren ästhetischen Formen zu verarbeiten und zu reproduzieren? Ein Roman ist eine Maschine zur Erzeugung von Interpretationen. Definieren würde ich die poetische Wirkung als die Fähigkeit eines Textes, immer neue und andere Lesarten zu erzeugen, ohne sich jemals ganz zu verbrauchen. Im Vergleich mit Umberto Ecos Vorstellungen wirken die literarischen Experimente der Futuristen und Dadaisten geradezu dogmatisch, begrenzt und eingeengt. Die Postmoderne dagegen streift im Zeitalter der elektronischen Kommunikation vergnügt alle Fesseln ab. Unbefangen schließt sie triviale und gehobene Formen zusammen und söhnt sich auch mit den einst verpönten Traditionsbeständen aus, sodass in der Literatur erneut erzählt werden darf. Alles eine Frage des Textverarbeitungsprogramms und der Speicherkapazität, wie es scheint. Nur etwas fehlt uns noch zu unserem postmodernen Glück, wenn wir dem Schriftsteller Jürg Lederach glauben, der Computer, der unmittelbar die gesprochene Sprache verarbeitet. So würde die Literatur auf dem avanciertesten Stand der Technik in die ältesten Praktiken der mündlichen Überlieferung umschlagen. Lederach prognostiziert: Die entscheidende Veränderung schriftlicher Texte ist von jener Computergeneration zu erwarten, die mündlich adressiert werden kann. Ihr kann mündlich diktiert werden, was man zu sagen hat. Sie wandelt das mündliche Diktat in Schrift um. Die orale Tradition wird sich zur geschriebenen hinzuschlagen. Da sehe ich die imaginativen Produktivkräfte all jener Menschen angezapft, die uns folgendermaßen bekannt sind. Sie erzählen großartige Geschichten. Man verbringt gerne ganze Abende mit ihnen. Nur wenn sie schreiben, ist es langweilig. Im Forum Kultur hörten Sie in einer Aufnahme von Deutschlandradio Berlin eine Sendung von Margit Bergner, vom Heldenepos zur Textmaschine, Literatur im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Die Redaktion der Sendung hatte Alfred Paffenholz.